Deutschlandfunk. Tag für Tag. Als Zarathustra 30 Jahre alt war, verließ er seine Heimat und den See seiner Heimat und ging in das Gebirge. Hier genoss er seines Geistes und seiner Einsamkeit und wurde dessen 10 Jahre nicht müde. So beginnt Nietzsches Werk, Also sprach Zarathustra, wobei es Nietzsche vor allem um die eigene Philosophie ging. Für den wirklichen Zarathustra und seine Anhänger interessierte sich Nietzsche wenig. Aber genau das tun wir jetzt. Die Religion der Zoroastrier ist sehr alt. Sie stammt aus dem 7. bis 4. Jahrhundert vor der allgemeinen Zeitrechnung und sie kommt aus dem iranischen Hochland. Bis ins 20. Jahrhundert hatten die Zoroastrier ein bemerkenswertes Bestattungsritual. Teile der Toten dienten als Nahrung für die Geier. Unsere Reporter Sven Weniger und Michael Marek haben sich dorthin begeben, wo alles begann, in die Stadt Yazd im Iran. Eine Minute gut und tief zu denken, ist besser als 70 Jahre beten. Religion ist vor allem da für Menschen, die Orientierung suchen. Wer gut denkt, redet und handelt, der braucht keine Religion. Wie Donner hallen die Worte von Behzad Nikdin. Der 57-Jährige mit grauem Vollbart und charismatischer Ausstrahlung folgt damit nur dem Prinzip seiner Glaubensgemeinschaft, dem Zoroastrismus. Zarathustra hat sich als Lehrer verstanden, der uns in der Reinheit des Denkens, Sprechens und Handelns unterrichten wollte. Jeder, der hierher kommt, kann seinen eigenen Glauben haben. Wir messen ihn nur daran, wie er denkt, redet und handelt. Das ist uns das Wichtigste. Die Religion ist niemandem auf die Stirn gestempelt oder in eine Urkunde. Es sind solche Abgrenzungen, die in der Religion zu Konflikten führen. Nikdin ist der Vorsteher der zoroastrischen Gemeinde in Isfahan. Ein Landwirt eigentlich, der seine Nebenberufung im Dienen für andere sieht, der Menschen besucht, die krank sind und Hilfe brauchen, Besucher empfängt und den Feuertempel pflegt, den zentralen Versammlungsort jeder zoroastrischen Gemeinde im Iran. Über dem Eingang prangt stets ein seltsames Symbol, der Faravahar. Es ist das Abbild eines bärtigen Antlitzes mit ausgebreiteten Flügeln, Schwanzfedern und weiteren Attributen und kodiert die drei Ziele zoroastrischen Handelns ebenso wie den Antagonismus von Gut und Böse, der jedem Menschen innewohnt. Der Feuertempel ist kein Bethaus im religiösen Sinne, eher ein Ort des Treffens, des Austausches, der Verehrung, Andacht und Erinnerung. Und der Hort des Feuers, des wichtigsten der vier Elemente, Erde, Luft, Wasser und Feuer. Sie alle sind den Zoroastriern heilig. Ein großer Kelch birgt für gewöhnlich dieses Feuer, gefüllt mit glühenden Holzscheiten, die in besonders traditionellen Feuertempeln seit Jahrhunderten niemals erloschen sind, so die Überlieferung. Heute gibt es zwischen 15.000 und 30.000 Anhänger Zarathustras, die meisten von ihnen leben in Yazd. Die Stadt in Zentral-Iran ist der Mittelpunkt des zoroastrischen Glaubens, nicht nur im Iran, sondern für alle Anhänger Zarathustras weltweit. Yazd hat heute etwa 650.000 Einwohner, erklärt Ehsan Arabageri. Der junge Deutschlehrer aus Yazd begleitet uns. Wir haben die Erhebung erreicht. Diese Türme des Schweigens liegen am Rand der Stadt Yazd. Und wir sehen hier von hier oben die Stadt Yazd sehr gut. Vor den Toren von Yazd führen 100 Stufen einen staubigen Hang hinauf und enden auf einer kleinen Plattform. Darüber erhebt sich, wie die Außenwand eines Wasserbeckens, ein kreisrund gemauerter Ring. Auf dem Nachbarhügel liegt ein zweiter. Türme des Schweigens, ein Ort der Stille, traditionell die letzte Ruhestätte für Zoroastrier. Um Erde, Luft, Wasser und Feuer reinzuhalten, folgen die Anhänger Zarathustras einem besonderen Totenkult. Nach dem zoroastrischen Glauben ist es so, wenn jemand stirbt, das Leben ist nicht zu Ende. Das ist wie ein Lebenskreis. Daher, das Leben geht weiter. Es gibt eine Wiedergeburt, dass diese Seele des Menschen geht auf die anderen und lebt weiter. Daher, der Körper ist nicht wichtig und man kann diesen Körper auch auf den Türmen des Schweigens konnte man beisetzen. Die Mauern um das Areal sind übermannshoch. Ein Wall, was dahinter ist, bleibt den Blicken verborgen. Mauern und Boden sind aus grauem Bruchstein, darüber nur der fahle Himmel. Der Platz ist leer, kein weiterer Reiz für das Auge. Die Gedanken des Besuchers sind wie er selbst gefangen. Die Stille erinnert an die eines Klosters, einen Ort des Rückzugs, der Andacht. Wenn jemand starb, die Träger brachten den Toten hier rauf. Der Priester kam hier, man legte den Toten ohne Kleid hier auf den Boden. Wenn ein Mann war, wegen der Körpergröße, der in dem ersten größeren Kreis wurde er gelegt. Eine Frau in der mittleren und die Kinder um das Loch in den kleineren Kreis. So, warum hier diese Mauer um uns 2 bis 3 Meter hoch sind, das hat einen Grund. Wenn Geier hierher kommen, sie bleiben an der Stelle, wo die Leiche ist. Sie fressen die Fleischüberreste und dann sie fliegen weiter. Aber die Tiere, wie die Hunde und auch noch andere Tiere, sie könnten diese Fleischüberreste, Knochen nehmen und dann weiter mitnehmen bis zu der Stadt und so weiter. Da hat man die Mauern so hoch gebaut, dass es für die anderen Tiere nicht zugänglich war, nur für die Geier. Der Mensch als recycelbare Hülle, die nach seinem Ableben die Umwelt nicht belasten soll. Bis in die 1930er Jahre hielt der Brauch, dann verbot Schah Reza ihn aus hygienischen Gründen. Heute liegt unterhalb der Türme des Schweigens ein Friedhof, auf dem Zoroastrier seitdem in Gräbern bestattet werden, mit Marmorplatte, Grabstein, Inschrift und gelegentlich dem Bild des Verblichenen. Etwa 1000 Ruhestätten gibt es hier, ordentlich in langen Reihen und stets in schlichtem Weiß. Es ist der größte Friedhof der Glaubensgemeinschaft weltweit. Es gibt mehrere zoroastrische Gemeinden in der Provinz Yazd. Jedes Jahr im Winter gibt es dort das Sadeh-Fest, zu dem die Leute von überall herkommen. Dort beten sie in ihrer alten mittelpersischen Sprache, Pahlavi. Interessant ist, dass dort eine zoroastrische und eine muslimische Gemeinde in völliger Harmonie zusammenleben. Das gilt für alle Zoroastrier im Iran. Omid Sahafinia ist mit uns in den Nordosten von Yazd aufgebrochen. Der 26-jährige Zoroastrier aus dem Dorf Masra-e Kalantar arbeitet als Fremdenführer in der Stadt. Nun begleitet er uns nach Chakchak zum Wallfahrtsort aller Zoroastrier. Jeder Gläubige sollte einmal im Leben dort gewesen sein. Kein leichtes Unterfangen, denn der Schrein liegt abgeschieden in einer Felsenwüste. Eine gute Stunde im Auto dauert die Fahrt zur Höhle in der hunderte Meter abfallenden Steilwand. Wir sind die einzigen Besucher. In einem schmalen Arkadengang sitzt ein Mann vor einer Zimmertür. Sal Izadi ist der Hüter des Feuers. Der 65-jährige, knorrige Mann in grauer Hose, weißem Hemd und Käppi döst im Schatten der Arkade. Der marmorgefliesste Boden der Höhle ist nass und rutschig. Es tropft von der Decke, die Luft ist kühl. Ehsan Achabageri. Es war 600 nach Christus in der Zeit der Eroberung der Araber, die Persien eroberten. Die Religion dieser Araber war Islam. Aufgrund dessen, dass vor Islam die Perser hier in diesem Raum zoroastrische Religion hatten, sie mussten entweder Religion Islam anerkennen, akzeptieren oder sie wurden getötet einfach durch die Araber. Daher sind viele geflohen und diese Tropfen, die wir hier sehen, das sind im Grunde genommen die Tränen einer heiligen Frau für die Zoroastra. Tropfen heißt Chak-Chak. Und dann hat diese Heiligtum den Namen Chak-Chak bekommen. Untersuchungen zeigen, dass sich junge Iraner immer weniger für den Islam begeistern, die Moscheen sich, ganz ähnlich wie in unseren Kirchen, zu leeren beginnen. Der Zoroastrismus mit seiner undogmatischen Art dagegen, so wird inoffiziell angedeutet, erfahre verstärkten Zulauf. Zoroastrier gibt es bis heute im Iran und vielleicht sind sie sogar im Aufwind. Besonders beeindruckt haben mich die Geier. Unsere Reporter Sven Weniger und Michael Marek waren das aus dem Iran. Und das war's auch bei Tag für Tag. Die Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Hier geht es nach den Nachrichten weiter mit der Sprechstunde. Thema dann ist Herzinfarkt. Ich bin Gerald Bayroth. Bis bald.